Erster Tiberius war Kaiser. Pontius Pilatus war Richter in Judä. Herodes war Chef in Galiläa. Philippus war Chef in Iturea und Trachonitis. Lysanias war Chef in Abilene. Zweiter Annas und Kaiphas waren Hohepriester. Gott sprach zu Johannes. Johannes war der Sohn von Zacharias. Johannes war in der Wüste. Dritter Johannes ging in die Gegend um den Jordan. Er sagte den Leuten, dass sie sich taufen lassen sollen. Sie sollen ihre Sünden wegwaschen. Vierter, so steht es in der Bibel, im Buch Jesaja, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg für den Herrn bereit. Macht die Straßen gerade. Fünfter, füllt die tiefen Täler auf. Macht die Berge flach. Macht die krummen Wege gerade. Macht die schlechten Wege gut. Sechster, alle Menschen werden sehen, dass Gott hilft. Siebter, viele Leute kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes sagte zu ihnen, ihr seid wie Schlangen. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem Strafe entkommen könnt? Achter, ändert euer Leben. Tut gute Dinge. Sagt nicht, Abraham ist unser Vater. Denn Gott kann aus Steinen Kinder für Abraham machen. Neunter, die Axt liegt schon an den Wurzeln der Bäume. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Zehnter, die Leute fragten Johannes, was sollen wir tun? Elfter, Johannes antwortete, wer zwei Jacken hat, soll dem eine geben, der keine hat. Wer Essen hat, soll teilen. Zwölfter, auch Zöllner kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten Johannes, Lehrer, was sollen wir tun? 13. Johannes sagte, nehmt nicht mehr Geld, als ihr sollt. 14. Auch Soldaten fragten Johannes, und wir, was sollen wir tun? Johannes sagte, macht keine Angst. Nehmt kein Geld mit Gewalt. Seid zufrieden mit eurem Lohn. 15. Die Leute warteten auf den Christus. Sie dachten über Johannes nach. Sie fragten sich, ob Johannes der Christus ist. 16. Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt jemand, der ist stärker als ich. Ich bin nicht gut genug, um ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 17. Er hat eine Schaufel in der Hand. Er wird das Getreide vom Unkraut trennen. Er wird das Getreide in sein Lager bringen. Das Unkraut wird er verbrennen, mit einem Feuer, das nie ausgeht. 18. Johannes sagte den Leuten noch viele andere wichtige Dinge. Er erzählte ihnen die gute Nachricht. 19. Herodes war der Chef. Johannes sagte ihm, dass er etwas Falsches getan hat. Herodes hatte die Frau seines Bruders geheiratet. Und er hatte viele schlechte Dinge getan. 20. Herodes sperrte Johannes ins Gefängnis. 21. Alle Leute ließen sich taufen. Auch Jesus ließ sich taufen. Jesus betete. 22. Da öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam auf Jesus herab. Er sah aus wie eine Taube. Eine Stimme kam vom Himmel, du bist mein Sohn. Ich liebe dich sehr. 23. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. Die Leute dachten, er war der Sohn von Josef. Josef war der Sohn von Eli. 24. Eli war der Sohn von Mattat. Mattat war der Sohn von Levi. Levi war der Sohn von Melchi. Melchi war der Sohn von Janai. Janai war der Sohn von Josef. 25. Josef war der Sohn von Mattathia. Mattathia war der Sohn von Amos. Amos war der Sohn von Naum. Naum war der Sohn von Esli. Esli war der Sohn von Nangai. 26. Nangai war der Sohn von Mat. Mat war der Sohn von Mattathia. Mattathia war der Sohn von Simei. Simei war der Sohn von Josech. Josech war der Sohn von Juda. 27. Juda war der Sohn von Johanan. Johanan war der Sohn von Resa. Resa war der Sohn von Serubabel. Serubabel war der Sohn von Sealtiel. Sealtiel war der Sohn von Neri. 28. Neri war der Sohn von Melchi.